Das sind die aktuellen Themen des Landkreises. Verfahren gegen Hoja eingestellt, Karneval in Stolzenau voller Erfolg und Liebenau trifft erneut auf Kellerkind. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses der Stadt Nienburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Vitebs-Zimmer, Marktplatz 1. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Teilerneuerung der Wesertorbrücke, die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof sowie der Bebauungsplan Maienhorst. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Karnevalsfeierlichkeiten in Stolzenau waren auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Tausende Menschen waren alleine am Sonntag in die Weserstadt gekommen, um dem großen Umzug beiwohnen zu können. Auch Veranstalter Ingo Straß zog ein positives Fazit. Also es waren wieder drei sehr schöne Karnevalstage mit einer mega Stimmung auf den Zelten. Ganz viele Leute waren mit tollen Verkleidungen am Start, super Kostüme auf den Zelten. Also so, wie man sich den Karneval vorstellt halt. Also Karneval Stolzenau ist mittlerweile so eine Veranstaltung geworden, wo die doch aus dem weiteren Umkreis herkommen. Wenn man so mal mit den Leuten gesprochen hat, dann haben die also teilweise richtig Wege auf sich genommen, um an diesem Veranstaltungstag mit dabei zu sein. Das Verfahren gegen einen 43-jährigen Mann aus Hoja wurde gegen eine Geldbuße eingestellt. Ein 44-Jähriger hatte den Mann wegen Betruges angezeigt. Von diesem Vorwurf war er aber freigesprochen worden. Nun hatte derselbe 44-Jährige dem Freigesprochenen vorgeworfen, ihn mehrfach beleidigt und bedroht zu haben. Aufgrund des geringen Einkommens wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga empfängt der SV Aue Liebenau am Wochenende die HSG Schaumburg Nord 2. Mit den Gästen aus dem Nachbarlandkreis kommt der Tabellenzwölfte an die Aue. Es ist für Liebenau somit das zweite Duell gegen einen abstiegsbedrohten Verein hintereinander. Letztes Wochenende siegten die Liebenauer mit 36:29 beim 13. Müden. Auch gegen Schaumburg soll ein Sieg her, fordert Spieler Malte Grabisch. Ja, mittlerweile muss man schon fast sagen, dass wir die eigentlich zu Hause müssen wir die schlagen. Im Hinspiel, kann ich mich erinnern, haben wir relativ deutlich gewonnen und auch ohne meinen Bruder Lennart, aber zu Hause sollten wir die auf jeden Fall packen. Ja. Ist für mich eigentlich ein Pflichtsieg. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19:10 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.